10 große Kaiserpinguine. Sie kommen auf das Schiff zu. Warum? Was haben die vor? Die schwarz-weißen Pinguine mit den gelben Hälsen setzen stetig einen Fuß vor den anderen. Langsam, Schritt für Schritt. Da, sie bleiben stehen. Sie schauen uns an. Die Tiere recken die Hälse in die Höhe, öffnen ihre Schnäbel. Was ist das für ein Ton? Den Antarktis-erprobten Männern hat es die Sprache verschlagen. So etwas haben sie noch nie gehört. Die krächzen sonst doch nur. Und jetzt sowas? Das klingt wie eine Totenklage. Ich muss zugeben, dass ich niemals, weder vorher noch nachher, sie je einen Ton habe ausstoßen hören, der dem unheilvollen Klageruf an diesem Tag geähnelt hätte. Ich kann diesen Zwischenfall nicht erklären. Die Pinguine watscheln weiter, als wäre nichts gewesen, und lassen ratlose Männer auf einem ramponierten Schiff zurück. Es gilt, keine Zeit zu verlieren, denn schon schiebt sich das Eis erneut gegen die Endurance. Los, an die Pumpen! Die Planken auf der Steuerbordseite wurden 10 bis 15 Zentimeter auseinandergedrückt. Gleichzeitig konnten wir sehen, wie sich das Schiff wie ein Bogen unter dem gigantischen Druck krümmte. Die Endurance leistete den Gewalten, die sie zerquetschen wollten, Widerstand. Fast wie ein lebendiges Wesen. Doch es war ein allzu einseitiger Kampf. Millionen Tonnen Eis drückten unerbittlich auf das tapfere kleine Schiff, das Wagnis unternommen hatte, sich den Mächten der Antarktis zu stellen. Das Schiff wies nun mehrere Lecks auf. Und gegen 21 Uhr gab ich den Befehl, die Boote, Ausrüstung, Vorräte auf die Eisscholle hinabzulassen und in einiger Entfernung vom Schiff auf das flache Eis zu bringen. Insgeheim hofft Shackleton, dass es sich bei dem Ausladen des Schiffes nur um eine Vorsichtsmaßnahme handelt und sie das Schiff doch nicht verlassen müssen. 27. Oktober 1915, Tag 3 nach dem Stoß gegen das Schiff. Position 69 Grad 5 Minuten Süd, 51 Grad 30 Minuten West. Außentemperatur minus 22 Grad. Eine leichte Brise aus Süden, wolkenloser Himmel, die Sonne scheint. Das Eis arbeitet weiter, unerbittlich, ohne Gnade, als wolle es das Schiff besiegen. Um 16 Uhr erreichte der Angriff des Eises seinen Höhepunkt. Das Schiff wurde vom Druck achtern hochgehoben. Und die treibende Eisscholle, die sich seitlich über den Bug schob, zerquetschte das Ruder und riss Ruder und Achterstäfen weg. Dann gab das Eis vor unseren Augen ein Stück nach und die Endurance sank ein Stück. Die Decks brachen nach oben auf und das Wasser strömte hinein. Das Wasser gefriert. Das Schiff wird schwerer und sinkt immer tiefer. Die Männer stehen weiter im eiskalten Wasser, pumpen wie besessen. Los! Nicht aufgeben, Männer! Wir schaffen das! Doch um 17 Uhr nickt Shackleton seinem stellvertretenden Expeditionsleiter Frank White zu. Der geht in die Mannschaftskajüte und tritt vor die Seeleute, die sich gerade ausruhen. Die Endurance ist am Ende, Männer. Ich denke, es ist an der Zeit, von Bord zu gehen. Es ist schwer, meine Gefühle zu beschreiben. Für einen Seemann ist sein Schiff mehr als ein schwimmendes Heim. Jetzt, da die Endurance stöhnt und ächzt, ihre Balken brechen und ihre Wunden klaffen, gibt sie schon ganz am Anfang ihrer Karriere ihr bewegtes Leben langsam auf. Bedrückt gehen die Männer von Bord. Shackleton verlässt als letzter das Schiff. Er hisst eine blaue Flagge und seine Männer lassen das Schiff hochleben. Hoch! Hoch! Hoch! Hoch! Schau da, das Licht auf dem Schiff geht an. Auf unerklärliche Weise schaltet sich das Notlicht der Endurance ein. Die Birnen flackern. Die Endurance grüßt uns. Ein trauriger letzter Gruß. 28 Männer stehen nun auf einer Eisscholle, hunderte Kilometer entfernt vom nächsten Festland und nur durch eine Eisschicht vom kalten Meer getrennt. Ihr Ziel, die transkontinentale Antarktis-Durchquerung von der Küste des Weddell-Meeres über den Südpol hinweg bis zum McMurdo Sound, ist damit in unerreichbare Ferne gerückt. In diesem Moment beginnt die eigentliche, die schwierigste Aufgabe ihres Expeditionsleiters Ernest Shackleton. Die Rettung seiner 27 Männer aus einer schier ausweglosen Situation. So hatten sich die Teilnehmer der Expedition ihre Abenteuerfahrt nicht vorgestellt, als ihnen fast zwei Jahre zuvor eine einfache Zeitungsanzeige ins Auge fiel. Ein Blick zurück zu den Anfängen der Endurance-Expedition. Mit einer Anzeige sucht Ernest Shackleton Teilnehmer für seine Fahrt ins ewige Eis. Männer gesucht für gefährliche Reise. Geringer Lohn, bittere Kälte, lange Monate kompletter Dunkelheit, ständige Gefahr. Sichere Rückkehr ungewiss. Ruhm und Ehre bei Gelingen. Der gebürtige Ire hat bereits zwei Antarktis-Expeditionen hinter sich. Er war dabei, als Robert Falcon Scott, der später das Wettrennen mit Roald Amundsen zum Südpol verlieren sollte, Anfang des 20. Jahrhunderts seine erste Expedition zum Südpol unternahm. Na, Shackleton ist ja eigentlich der Wegbereiter für Amundsen und Scott gewesen. Also er ist auf seiner allerersten Expedition mit Scott zusammen unterwegs gewesen. Der Polarforscher Arvid Fuchs hat selbst am 30. September 1989 den Südpol erreicht. Anschließend hat er die Antarktis durchquert und ist im Jahr 2000 sogar Ernest Shackleton nachgereist. Dabei hat Arvid Fuchs viel über den Expeditionsleiter erfahren. Shackleton war charismatisch. Shackleton hat reagiert auf unvorhersehbare Entwicklungen. Bereits 1908, fünf Jahre vor der Endurance-Expedition, versuchte Shackleton mit einer eigenen Expedition den Südpol zu erreichen. Doch im Januar 1909, nur 180 Kilometer vom Pol entfernt, musste er umkehren. Das Wetter war zu schlecht, die Vorräte gingen zur Neige, die Ausrüstung war nicht gut genug, die Männer erschöpft. Vielleicht hätten sie triumphal den Pol erreicht, doch sie wären nie lebendig zurückgekehrt. Diese erste Expedition hat mich eigentlich über die Person Shackletons das erste Mal im positiven Sinne stolpern lassen. Polarforscher Arvid Fuchs arbeitet selbst als Expeditionsleiter und bewundert Ernest Shackleton für seine Entschlusskraft, umzukehren. Denn so eine Entscheidung ist nicht so einfach. Warum kehrt jemand 100 Meilen vor dem Südpol um? Und wenn man selbst, wie ich, viele Expeditionen gemacht hat, dann weiß man, dass man trotz aller Müdigkeit, Erschöpfung, Kälte und alles, was einhergeht mit einer solchen Expedition, funktioniert wie ein Uhrwerk. Also die Bereitschaft, einfach weiterzulaufen und zu machen, anstatt sich von dieser Routine gedanklich zu lösen und sich selbst zu hinterfragen, ist das eigentlich noch richtig und sinnvoll, was du machst, dieses zu leisten, das konnte er. Er hat quasi so ein Monitoring gemacht von der eigenen Expedition, indem er sich gelöst hat gedanklich und gesagt hat, wir laufen hier zwar immer weiter und wir werden den Südpol auch erreichen, aber wir kommen wahrscheinlich nicht mehr zurück und ein Großteil der Mannschaft kommt nicht mehr zurück. Und dieser Preis war ihm zu hoch. Lieber ein lebender Esel als ein toter Löwe, so hat er es ja gegenüber seiner Frau einmal formuliert. Und das finde ich bemerkenswert. Das zeichnet wirklich einen großartigen Expeditionsleiter aus. Für seine Leistung als Forscher und großartiger Expeditionsleiter schlägt der damalige König Ernest Shackleton nach seinem Südpolvorstoß zum Ritter. Fortan reist er als Sir Ernest Shackleton herum und erzählt in Lichtbildvorträgen von seiner letztendlich gescheiterten Expedition. Doch dann tritt 1911 ein, was er befürchtet hat. Eine andere Expedition erreicht den Südpol unter der Leitung des Norwegers Roald Amundsen. Der Engländer Robert Falcon Scott, der sich zeitgleich auf den beschwerlichen Weg gemacht hatte, erreicht als Zweiter den Pol und stirbt auf dem Rückweg. Das berühmte Rennen um den Südpol ist in aller Munde. Wen interessieren da noch seine Vorträge über eine gescheiterte Expedition? Shackleton muss sich etwas Neues einfallen lassen. Nach der Eroberung des Südpols durch Amundsen, der der britischen Expedition unter Scott nur wenige Tage zuvor kam, bot die Antarktis ihren Entdeckern nur noch eine große Herausforderung: die Durchquerung des antarktischen Kontinents von Küste zu Küste. Shackleton will mit einem Schiff zum Rand der Antarktis fahren und von dort aus mit 5 Männern und mehreren Hundeschlitten über den Südpol die Antarktis durchqueren. Von der anderen Seite der Antarktis, vom Rossmeer, soll sich eine zweite Expedition, genannt Ross Sea Party, dem Pol nähern. Ihre Aufgabe ist für Shackleton und sein Team lebenswichtig. Denn Shackleton kann unmöglich den gesamten Proviant für die Antarktis-Durchquerung mitnehmen. Deshalb soll Aeneas McIntosh mit 27 Männern von Australien aus auf dem Schiff Aurora in See stechen. Aeneas McIntosh ist britischer Seemann und Polarforscher. Shackleton kennt ihn von einer früheren Expedition. McIntosh soll sich quer über das Ross-Shelf-Eis mit Schlitten vorwärts kämpfen und Depots einrichten. Mit Lebensmitteln, Kleidung und Ausrüstung. Rein gefühlsmäßig ist es die größte noch zu unternehmende Polarfahrt. Bedeutender als die Reise zum Pol und zurück. Meiner Ansicht nach ist es die Aufgabe der britischen Nation, dieses Ziel zu erreichen. Denn wir sind nicht nur bei der Eroberung des Nordpols, sondern auch bei der Erstbezwingung des Südpols geschlagen worden. Die Polarfahrer, die genossen eine Aufmerksamkeit wie heute die größten Popstars. Ist auch ein bisschen die Eitelkeit, die dahinter steckte und zu sagen, also ich möchte diesen Status auch ein wenig pflegen und natürlich auch dieser Ehrgeiz, etwas Weiteres zu schaffen, was andere bisher noch nicht bewältigt haben. Und was gab es denn damals noch? Das war eben halt dann nach Erreichen des Südpols die Durchquerung der Antarktis. Ernest Shackleton will zuerst mit dem Schiff bis zur sogenannten Vasellbucht und dann weiter mit Hundeschlitten. Auf die Anzeige, die geringen Lohn verspricht, bittere Kälte und eine unsichere Rückkehr, bewerben sich 5000 Männer und eine Frau. Aus ihnen muss der Expeditionsleiter 26 auswählen. Dabei geht er sehr ungewöhnlich vor. Keines der Bewerbungsgespräche dauert länger als 5 Minuten. Den späteren Meteorologen, der kaum Ahnung vom Fach hat und erst nach der Jobzusage einen Intensivkurs in Meteorologie besucht, stellt er ein, weil er lustig aussieht. Sie können mitkommen. Und Sie, Mr. James, zeigen Sie mir Ihre Zähne. Haben Sie Krampfadern? Sind Sie gutmütig? Können Sie singen? Ich meine nicht wie der Opernsänger Caruso, aber mit den Männern ein bisschen mitgrölen können Sie schon, ja? Gut, dann sind Sie auch mit dabei. Shackleton lehnt aber auch Bewerber ab. Herr Blackborough, Sie bleiben zu Hause. Ernest Shackleton sammelt Geld für die Expedition, kümmert sich um die Ausrüstung. Er kauft ein Schiff, das als das stabilste seiner Zeit gilt, mit Planken, die bis zu 1 Meter dick sind, und tauft es auf den Namen Endurance, das so viel heißt wie Durchhaltevermögen. Am 4. August 1914 überreicht König George V. Ernest Shackleton den Union Jack, die Nationalflagge Großbritanniens. Eine Ehre für den Expeditionsleiter. Um Mitternacht desselben Tages zieht Großbritannien in den Krieg, in den Ersten Weltkrieg. Wenige Tage später, am 8. August, setzt die Endurance die Segel, sticht in See und nimmt Fahrt auf in Richtung Antarktis. Mit Zwischenziel Südgeorgien, einer Insel nördlich der Antarktis und zugleich südlichster Außenposten des britischen Königreichs. Shackleton lässt seine Frau und 3 Kinder zurück. Er ist zuversichtlich, sie wiederzusehen. Jetzt kommt die eigentliche Arbeit. Es wird ein guter Kampf werden. Mit dabei 69 kanadische Schlittenhunde in Zwingern auf dem Deck, Mrs. Chippy, die gutmütige Katze des Zimmermanns und 27 Männer. Offiziere, Wissenschaftler, Seeleute. 27 Männer? Nein, ganz und gar nicht. Denn nun steht der abgelehnte Perce Blackborough plötzlich vor Shackleton, mitten auf hoher See. Ein blinder Passagier, frierend, hungrig und seekrank. Der Heizer hat Blackborough in seinem Spind entdeckt, wo er sich versteckt hielt. Was machen Sie hier? Der Expeditionsleiter ist außer sich, denn zum Umkehren ist es zu spät. Sie sind zu weit vom Festland entfernt. Sie werden den Mann mitnehmen müssen. Shackleton ist wütend. Am Ende, wenn die Vorräte ausgehen und jemand geschlachtet werden muss, wirst du der Erste sein. Verstanden? 28 Männer also nehmen Kurs auf Greetwicken, die Walfangstation auf Südgeorgien. Südgeorgien, das man trotz seiner hohen Berge wegen seiner Tranfabriken früher riecht als sieht. Vor rund 100 Jahren wurden noch mehr Wale gejagt als heute. Denn der Tran der Wale diente als Brennstoff und war auch für andere industrielle Produkte wichtig. Die Walfänger schossen meist mit Harpunenkanonen von ihren Schiffen aus auf die Tiere. Südgeorgien diente einigen von ihnen als Stützpunkt für ihre Jagden. Meistens waren sie auch gute Seeleute, auch die, die Shackleton trifft. Denn hier auf Südgeorgien zeigt sich gleich das nächste Problem der Antarktis-Expedition. Die Walfänger warnen Shackleton vor der Weiterreise in das Weddellmeer, denn die Eismasse auf dem Wasser sei ungewöhnlich dicht. Doch Shackleton lässt sich nicht beirren. Er nimmt mehr Kohle mit an Bord für den Fall, dass die Reise länger dauern sollte. Am 5. Dezember 1914 verlässt die Endurance den letzten Außenposten des britischen Königreichs und lässt Südgeorgien hinter sich. Schon zwei Tage später stößt die Endurance auf das gefürchtete Packeis. Packeis, Eisschollen, die 3,5 Meter dick werden und sich bis zu 20 Meter hoch auftürmen können. Äußerst gefährlich für Schiffe, die dort stecken bleiben und zerquetscht werden können. Das Schiff tastet sich langsam voran. Da! Ein riesiger Eisberg! Vorbei an gigantischen Eisbergen, an denen sich die Wellen brechen, die mit tosendem Rauschen ins Meer zurückfallen. Sachte, Jungs, ganz vorsichtig. Eisberge. Ein gefährlicher, aber auch ein schöner Anblick, den auch Arvid Fuchs kennt. Also wenn Sie sich einen Eisberg angucken, der im Sommer scheint die Sonne 24 Stunden lang, der jede Stunde in einem anderen Winkel von der Sonne angeschienen wird, dann bricht sich das Glas da drin. Er ist mal grün, er ist türkis, er ist blau, er ist fast schwarz, er ist ganz weiß. Es gibt also ganz viele verschiedene Nuancen und es ist ja auch nicht so, dass es dort kein Leben gibt. Also im Inneren der Antarktis nicht, aber in den Randzonen gibt es eben Leben. Es gibt eine Flora und Fauna. Es gibt Jahreszeitenwechsel, die sich anders darstellen, als wir das hier in Mitteleuropa gewohnt sind. Aber es gibt sie und es gibt eine große Vielfalt. Finnwale, Buckelwale und riesige Blauwale ziehen am Schiff vorbei durch das eiskalte Wasser. Oben am Himmel drehen Albatrosse, Sturmvögel und Eissturmvögel ihre Kreise. Auf dem Eis watscheln verschiedene Pinguinarten. Steife, große Kaiserpinguine und kleine Adelie-Pinguine. Schaut mal, die Pinguine werfen sich auf den Bauch. Sie stoßen sich mit den Füßen ab und schlittern auf dem Eis herum. Als würden sie Schlitten fahren. Im antarktischen Sommer ist es fast den ganzen Tag lang hell. An manchen Tagen rieseln feine Eiskristalle vom Himmel herab und verwandeln die Gegend in einen verwunschenen, glitzernden Ort. Januar 1915. Ein neues Jahr ist angebrochen. Auf der Suche nach einem Landungsplatz, von dem aus sie die Antarktis mit Hundeschlitten durchqueren können, kommen sie nur schwer voran. Shackleton versucht so weit wie möglich in die Vasellbucht zu kommen. Er weiß, dass jeder Kilometer, den sie mit dem Schiff fahren, ihnen den anstrengenden Fußmarsch über die Antarktis verkürzt. So wagt er sich immer südlicher mit der Endurance. Es geht stockend, aber langsam voran. Schließlich am 18. Januar 1915 ist klar, das Schiff sitzt fest. Sie kommen keinen Millimeter weiter. Shackleton klettert in den Mastkorb. Die Endurance befand sich fest im Griff des Eises. Soweit das Auge vom Mastkorb aus reichte, türmte es sich von allen Seiten dick und massiv um das Schiff auf. Doch noch hoffen die Männer, dass das Eis sie wieder freigibt. Allerdings unterschätzen sie den zweiten antarktischen Winter. Das Eis bildet eine feste Mauer um das Schiff. Im antarktischen Winter, der von März bis September herrscht, scheint die Sonne nur wenige Stunden am Tag oder sogar gar nicht. Das nennt man dann Polarnacht. Im Sommer dagegen wird es in der Antarktis kaum dunkel. Zeitweise scheint die Sonne 24 Stunden am Tag. Das nennt man Polartag. 22. Februar 1915. Der kommende Winter zeigt schon jetzt seine klirrenden Fäuste. Shackleton notiert resigniert in sein Tagebuch. Wir müssen auf den Frühling warten. Vielleicht wird er uns mehr Glück bringen. Meine Hauptsorge ist die Strömung. Wo werden die unberechenbaren Winde und Strömungen das Schiff während der langen Wintermonate hintragen, die vor uns liegen? Die Männer bereiten sich auf eine Überwinterung auf einem Schiff vor, das im Eis festgefroren ist. Sie überprüfen den Proviant, quartieren die Hunde mitsamt Zwinger auf die sie umgebende Eisscholle. Die Hunde schauen den Seeleuten erstaunt zu, wie sie Hockey auf dem Eis spielen oder Fußball. Das Eis indessen umklammert das Schiff mehr und mehr mit einem festen Griff. In der Nacht zum 3. April hörten wir im Osten das Reiben und Schieben des Eises. Und am Morgen sahen wir, dass neues Eis bis zu 3 Meter hochgedrückt worden war. Dies war die erste Andeutung einer Gefahr, die in späteren Monaten bedrohliche Ausmaße annehmen sollte. Die Tage werden immer kürzer. Anfang Mai sehen sie die Sonne das letzte Mal über dem Horizont. Adieu, Sonne. Nun beginnt die lange antarktische Polarnacht. Und Ernest Shackleton und seine Mannschaft können nichts anderes tun, als warten in Kälte und Dunkelheit. Man spürt unsere Hilflosigkeit, nun da die lange Winternacht uns umschließt. Um diese Zeit hätten wir, wäre das Glück unserer Expedition hold gewesen, behaglich und sicher in unserem Basislager an der Küste gesessen. Shackleton macht sich auch Gedanken über die Ross Sea Party. Wie mag es dem Expeditionsleiter McIntosh und seinen Leuten auf der anderen Seite der Antarktis ergehen? Er ahnt nicht, in welchen Schwierigkeiten auch die anderen Expeditionsteilnehmer stecken. Aeneas McIntosh hingegen weiß nicht, dass Shackleton im Eis festsitzt. Er glaubt fest daran, dass die Durchquerung der Antarktis bald beginnt. Er beeilt sich, um die lebenswichtigen Lager rechtzeitig aufzubauen. Sein Schiff Aurora legt im Treibeis wenige Kilometer vor Hut Point an. Hut Point ist eine Hütte, die noch von 1902 stammt, von der ersten britischen Antarktis-Expedition 1902 um Robert Scott und Ernest Shackleton. McIntosh drängt zur Eile. Wir müssen los. Shackleton verlässt sich auf uns. Mit ein paar Männern macht er sich zu Fuß und mit Hundeschlitten auf, um die Depots einzurichten. Hunden und Menschen bleibt kaum Zeit, sich an das Klima zu gewöhnen. Äußerst beschwerlich geht es durch das Eis voran. Um ihren Weg zu markieren, schichten sie Schneehügel auf und setzen Fahnen darauf. Mal marschieren sie bei Nacht, mal bei Tag. Um sich auszuruhen, schlagen sie Lager auf. Wie auch bei Shackleton herrschen eisige Temperaturen. Unsere Schlafsäcke sind allmählich in einem miserablen Zustand. Da es einige Zeit her ist, dass wir die Gelegenheit hatten, sie zu trocknen. Das Schlimmste ist der Aufbruch am Morgen. Das Anziehen der Stiefel ist ein Albtraum, weil sie immer bretthart gefroren sind. Und wir Mühe haben, unsere Füße hineinzuzwingen. Tatsächlich schaffen es die Expeditionsteilnehmer, erste Depots für Shackletons Antarktisüberquerung anzulegen. Dabei plagen die Männer erfrorene Zehen, Zahnschmerzen und Hunger. Erschöpft kehren sie zurück nach Hut Point. Sie wissen nicht, dass alle Mühe, die sie sich gemacht haben, umsonst ist. Shackleton wird die Lager, die sie errichten, nie erreichen. Das Schiff Aurora, das McIntosh und seine Männer später wieder aufnehmen soll, liegt indessen vor dem Lager Cap Evans vor Anker. Am 7. Mai 1915 passiert das Unglück. Ein Sturm reißt das Schiff los. Zusammen mit dem Eis treibt das Schiff aufs Meer. Hilflos und kaum manövrierfähig. McIntosh und seine Männer bleiben in der Antarktis zurück. Ihr Schiff ist weg. Die Männer um Shackleton auf der Endurance ahnen von dem Drama auf der anderen Seite der Antarktis nichts. Kein Telegramm, kein Telefonanruf oder gar eine E-Mail kann ihnen die Nachricht übermitteln. Die Tage und Nächte vergehen gleichförmig und langweilig. Am dunklen Tag trainieren die Männer ihre Hunde, am Abend spielen sie Banjo, lauschen der Musik aus dem Grammophon, lesen, geben Tanzvorstellungen zum Besten. Mir wird ganz schwindelig. Stopp! Inmitten der Gemütlichkeit kann man sich schwer vorstellen, dass wir festgefroren in einem Meer aus Packeis dahintreiben. Oft frage ich mich, was aus all dem werden soll. Es wurden während der Überwinterung Theater gespielt an Bord, es wurde musiziert, Abwechslung generiert, um sich einfach von dieser tristen Lage auch einmal gedanklich zu lösen. Ein Lob auf Shackleton, der die passende Mannschaft dafür ausgewählt hat. Das alles war im Grunde genommen sehr weitsichtig von ihm geplant, indem er die richtigen Leute mitgenommen hat. Leute, die zusammenhalten, die sich stützen und die trotz der andauernden Gefahr auch Spaß miteinander haben. Dennoch, die Lage der 28 Männer ist ernst. Das Eis hat das Schiff in seiner Zange. Manchmal kann man nachts ein entferntes, volles, tiefes Dröhnen vernehmen, das sich in ein langes, vage, bedrohliches, knackendes Ächzen verwandelt. Es fängt langsam an, hört dann abrupt auf. Am besten klingt das aus der Entfernung. Je weiter entfernt, umso besser. Juli 1915. Stürme rütteln an dem Schiff. Kapitän Frank Worsley ist gerade bei Ernest Shackleton in der Kabine, als die Endurance bebt und das Eis knirscht. Shackleton geht unruhig auf und ab. Plötzlich bleibt er stehen und spricht den Satz aus, den alle gefürchtet haben. Das Schiff wird das hier nicht überstehen. Wir sollten uns mit dem Gedanken anfreunden, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist. Mag sein, dass es einige Monate sind. Es könnte sich aber auch nur um wenige Wochen handeln. Oder nur noch um ein paar Tage. Aber was das Eis zu fassen bekommt, das behält es auch. Oktober 1915. Die Tragödie nimmt ihren Lauf. Der heftige Stoß gegen das Schiff ist erst der Anfang. Tagebuch. 26. Oktober 1915. Noch haben wir die Hoffnung, das Schiff zu retten, nicht aufgegeben. 27. Oktober 1915. Drei Tage nach dem heftigen Stoß gegen das Schiff. Am Ende, nach einem erfolglosen Kampf gegen Wasser und Eis, verlassen die Männer das Schiff, ziehen mit Hunden, Vorräten und Zelten auf das Eis. Das ist jetzt ihr Heim. Gefrorenes Wasser auf dem kalten Meer der Antarktis. Eine schreckliche Katastrophe hat das Schiff heimgesucht, das seit mehr als 12 Monaten unser Heim gewesen ist. Wir treiben nun schutzlos auf diesem Eismeer. Wie müssen sich die Männer gefühlt haben? Allein, hilflos, auf dem Eis. Er sagt, er hat keine Angst, er ist für mich entweder nicht ehrlich oder in bestimmten Situationen nicht überlebensfähig. Angst gehört zum Leben dazu. Ich bin vielleicht kein ängstlicher Mensch und ich neige nicht dazu, irgendwie in Panik zu geraten, weil das kontraproduktiv auch ist. Aber Angst ist auch ein Alarmsignal des Körpers. Also das ist ja bisweilen ein ganz subtiles Gefühl, was sich irgendwie so in der Bauchgegend abspielt, wo man sagt, Mensch, irgendwas stimmt doch jetzt nicht. Und es mag das unsichere Eis sein. Es mag irgendwie der Sturm sein, in dem man sich befindet und wo man sagt, Mensch, der Seegang, und was machst du jetzt am besten? Angst hilft einem doch, eine Situation zu meistern. Kein Mensch hat gerne Angst und jeder ist froh, wenn diese Angst vorbei ist. Aber ohne Angst erkenne ich doch gar nicht die Gefahr. Und deshalb, Angst gehört zum Leben dazu und insofern ganz sicher auch auf diesen Expeditionen. Ernest Shackleton und seine 27 Männer lagern 100 Meter vom Schiff entfernt. Um sie herum riesige Eistrümmer. Mehr als 550 Kilometer vom nächsten Land entfernt, bei minus 26 Grad. Also viele Menschen meinen, dass irgendwo so ab minus 20 Grad das so kalt ist, dass man eigentlich keinen Unterschied mehr merkt, ob 20 oder 30 oder 35 Grad unter Null sind. Das ist ein großer und gefährlicher Trugschluss. Je kälter es wird, desto mehr spüren sie jedes einzelne Grad, was es nach unten geht. Die Männer bauen 5 Zelte auf die sie sich verteilen. Und sie müssen die Schlafsäcke verteilen. Doch da gibt es ein Problem. Sie sind 28 Männer, haben aber nur 18 warme Fellschlafsäcke. Die anderen 10 sind aus dünnerer Wolle. Was tun? Die Männer losen um die warmen Schlafsäcke. Aber Shackleton manipuliert die Verlosung und sorgt dafür, dass die warmen Fellschlafsäcke an die Mannschaft gehen und die meisten Offiziere die dünneren Wollschlafsäcke bekommen. Als alle Zelte aufgebaut sind, versammelt Shackleton seine Mannschaft um sich. Nach langen Monaten ständiger Angst und Belastung, nach Zeiten, in denen unsere Hoffnungen Auftrieb bekamen und Zeiten, in denen die Zukunft wahrhaft dunkel vor uns lag, ist das Ende der Endurance gekommen. Doch auch wenn wir gezwungen waren, unser Schiff zu verlassen, das so rettungslos zwischen die zermalmenden Kräfte des Eises geraten ist, sind wir doch wenigstens alle wohlbehalten und gesund. Und wir haben Verpflegung und Ausrüstung für unsere Aufgabe, die vor uns liegt. Diese Aufgabe ist, mit allen Expeditionsteilnehmern Land zu erreichen. Doch das nächste Land ist hunderte Kilometer entfernt. Kleine Inseln, die sich im Westen aneinanderreihen. Sollten sie die verfehlen, wäre ihr Schicksal besiegelt. Denn hinter den Inseln liegt nur noch das offene Meer. Ernest Shackleton muss seinen Männern Mut machen und tut nach Meinung von Arvid Fuchs das einzig Richtige. Und dann ist er in die Gruppe seiner Männer gegangen, 27, die sich um ihn herum gruppiert haben, und hat gesagt, hier bin ich, Ernest Shackleton, und ich verspreche jedem Einzelnen, der sich mir anschließt, dass ich ihn heil nach Hause bringe. Das zu sagen, ist das eine. Aber dass die Männer ihm das in dieser emotional aufgeladenen Stimmung geglaubt haben, das ist das Besondere und das ist seine Lebensleistung. Er ist authentisch gewesen. Er hat keine Märchen erzählt, sondern er war glaubhaft in dem, was er sagte und was er dann vor allen Dingen auch seinen Männern vorlebte. Die Männer liegen in ihren Zelten auf nassen Bodenmatten, die das Wasser durchlassen. Der Mond schimmert durch die Zeltplanen. Die Eisschollen knirschen. Mehrfach in der Nacht ertönt eine Trillerpfeife. Achtung! Risse im Eis! Lager wechseln! In Windeseile bauen die Männer die Zelte ab und an einem anderen, vermeintlich sicheren Ort wieder auf. Shackleton geht nicht zurück ins Zelt. Er wandert auf dem Eis umher, spürt den Druck des Eises, schaut nach Rissen und wirft immer wieder einen Blick auf die Endurance und ihr Licht, das durch das Schwarz der Nacht funkelt. Wie eine Lampe in einem Fenster durchdrang es die Nacht. Bis zum Morgen stand die Endurance unter einem gewaltigen Eisdruck. Da war nur der Klang von berstendem Holz. Und dann erlosch das Licht. Nach einer schrecklichen Nacht voller Sorge und Ungewissheit bauen Hurley und Shackleton eine provisorische Küche, erwärmen Milch und bringen sie zu den Männern in den Schlafsäcken. Guten Morgen, Jungs. Zimmerservice. Hurley baut seine Filmkamera auf und richtet sie auf die Endurance. Die Eisschollen bewegen sich den ganzen Tag und deshalb ließ ich die Filmkamera unablässig auf das Schiff gerichtet stehen. Ich hielt den einzigartigen Moment fest, als der Mast umstürzte. Gegen Abend, als hätten sie nun erreicht, was sie wollten, beruhigten sich die Eisschollen wieder. In der Zwischenzeit hiefen die Männer die drei kleinen offenen Boote, die sie von der Endurance gerettet haben, auf Kufen. Beladen sie und die Schlitten, spannen die Hunde davor. Mit ihnen soll die Rettung auf festem Boden gelingen. Deshalb so wenig Gepäck wie möglich. 1 Kilo, das Gewicht von 4 Päckchen Butter, das ist alles, was die Männer an privaten Dingen mitnehmen dürfen. Ernest Shackleton macht den Anfang. Eine Handvoll Goldmünzen und meine goldene Uhr, meine silbernen Haarbürsten und mein Kleiderkoffer. Das lege ich alles aufs Eis. Seine Männer machen es ihm nach. Mein Sextant, meine Bücher. So. Mein Werkzeug. Der Berg wächst und wächst, mit Uniformen, Fahnen, Briefpapier und vielem mehr. Auch die meisten Hunde müssen sie schweren Herzens zurücklassen. Und Mrs. Chippy, den Kater. Damit die Tiere nicht qualvoll verhungern, löschen sie schweren Herzens ihr Leben aus. Oktober 1915. 28 Männer brechen auf zu einer ungewissen Wanderung auf einer riesigen Eisscholle, die jederzeit auseinanderzubrechen droht. Mit dem Ziel, das weit entfernte Festland zu erreichen. Die Männer ziehen und schieben die Boote auf den Kufen, die Hunde ziehen die Schlitten mit den Vorräten. Doch sie kommen nur langsam voran. Der Weg ist mühsam. Denn das Eis ist nicht glatt wie auf einer Schlittschuhbahn. Die Eisflächen türmen sich zu Wänden auf. Der Boden ist uneben. Arvid Fuchs weiß, wie beschwerlich der Weg durch solch eine Gegend ist. Schließlich ist er ihn 1989 selber gegangen. Es ist natürlich keine homogene Fläche, sondern es sind Gletscher, die Spalten aufweisen und dann gibt es ein Phänomen, gerade in der Antarktis, das man Sastrugis nennt. Das muss man sich vorstellen wie ein Meer, was von einer Sekunde zur anderen im Frost erstarrt ist. Also die Wellenformation des Meeres transportiert quasi auf die Antarktis. Entstehen tun diese Wellen in dieser Oberfläche durch Winderosion. Der Wind fräst quasi in diesem Firn, in diesem Schnee und Eis so Wellenformationen heraus, die aber durchaus 80 Zentimeter oder 1 Meter hoch sein können. Und wenn man da durchlaufen muss, dann geht es ständig in einer holprigen Fahrt. Also man rutscht ab mit den Skiern. Die Schlitten rutschen ab, man knickt um, man versucht gerade zu gehen oder diagonal zu diesen Sastrugis. Und das ist ein unglaublich mühseliges Unterfangen, wenn man dort unterwegs ist. Das können Sastrugi-Felder von 100 Kilometer sein. Am dritten Tag schleppen sich Shackletons Männer mitsamt Gepäck durch hüfthohen Schnee und schaffen nur wenige 100 Meter. Shackleton sucht eine stabile Eisscholle und weist seine Männer an, dort ein Lager aufzuschlagen. Sie nennen es Ocean Camp. Ein schwimmender Eisklumpen, auf dem sie warten sollen, bis das Eis endlich aufbricht, sie die drei Boote zu Wasser lassen und endlich aufs Festland gelangen können. Weit sind sie nicht gekommen. In der Ferne sehen sie immer noch die Endurance. Einige Männer kehren zum Schiff zurück, das völlig zerstört im Wasser liegt. Unter ihnen der Fotograf Hurley, der die Negative seiner Fotos retten will. Ich machte sie etwa 1 Meter unter weichem Schneematsch und Wasser ausfindig, entkleidete mich bis zu Teilen, tauchte unter und holte sie herauf. Glücklicherweise waren sie in Blechkanister eingelötet, sodass ich hoffen konnte, dass sie durch das Wasser nicht gelitten hatten. Die Männer richten sich auf ihrer Scholle häuslich ein. Der Koch kocht Kakao und Pinguineintopf oder brät Robbenfleisch. Mitte November im antarktischen Sommer wird es ungewöhnlich warm, um 0 Grad. Schneematsch überall. Manchmal stolpern die Männer in Wasserpfützen, die durch den Schnee verdeckt sind. Die Zelte stehen mittlerweile auf Holzböden. Und wenn die Sonne scheint, wird es in den Zelten auch schon mal 20 Grad. Doch nachts kühlt es wieder ab. Auf Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt. Auch Arvid Fuchs kennt das Leben im Zelt in der Antarktis. Der Tag begann im Grunde genommen damit, dass man sich erstmal aus seinem völlig vereisten Schlafsack schält. Temperatur 35, 40 Grad unter Null. Da guckt nur noch so ein Stückchen raus. Also man atmet aus dem Schlafsack und der Atem kondensiert, gefriert sofort. Also wenn man sich dann morgens aus dem Schlafsack schält, dann fällt einem erstmal dieser ganze gefrorene Atem ins Gesicht. Das ist wie so eine kalte Dusche. Man ist dann zwar wach, aber es ist ein nicht so schönes Erwachen. Dann ist es bitterkalt. Unterdessen erhöht der Zimmermann die Planken um die drei kleinen Boote, um sie für eine Weiterfahrt auf stürmischer See zu rüsten. Immer wieder blicken die Männer zur Endurance, die in der Ferne noch zu sehen ist. 21. November 1915. Plötzlich am Abend, als sie bis auf die Wachen schon alle in die Zelte gekrochen sind, hören sie einen Ruf. Sie geht unter! Die Männer stürzen aus den Zelten, suchen sich erhöhte Plätze, um besser zu sehen. Das Heck des Schiffes, es hebt sich in die Höhe. Der Bug, der vordere Teil, liegt schon tief im Wasser. Sie ist weg, Jungs. Die Endurance, das stolze Schiff, hat den Kampf gegen das Eis endgültig verloren. Auf der anderen Seite der Antarktis ahnt die Ross-Sea-Expedition von alledem nichts. Dort errichten die Männer weiterhin tapfer die Depots für Ernest Shackleton, obwohl ihr Schiff weg ist. Denn sie glauben immer noch, dass von ihrer Arbeit das Leben von Shackleton und seinen Männern abhängt. Dabei geht es ihnen selber sehr schlecht. Wir müssen mit der Möglichkeit rechnen, dass wir hier ohne Unterstützung 2 Jahre bleiben müssen. Wir können vorher keine Rettung erwarten. Trotzdem arbeiten sie weiter und quälen sich. McIntosh und seine Männer leiden mangels frischer Lebensmittel und das Skorbut. Das Zahnfleisch verfärbt sich schwarz. Die Haut bekommt rote Flecken. Die Muskeln bilden sich zurück. Die Knochen schmerzen. Die Männer sind erschöpft. Einer der Männer stirbt sogar. Die UV-Strahlen der Sonne reizen ihre Augen. Schneeblindheit nennt man das, wenn die Augen schmerzen, tränen und man ständig den Eindruck hat, man hätte etwas unter dem Lid. Doch trotz aller Schwierigkeiten schaffen sie es, die Depots für Shackleton zu errichten. In 116 Tagen legen sie 2512 Kilometer in die Tiefe der Antarktis zurück, zu Fuß oder mit Hundeschlitten. In dem festen Glauben, Shackleton braucht uns. Doch der versucht gerade, seine Männer und sich selbst am Leben zu erhalten. Ende März 1916. 4 Monate sind seit dem Untergang der Endurance vergangen. Shackleton und seine Männer sind immer weiter über das Eis gezogen, von Lager zu Lager. Langsam gehen die Lebensmittel zur Neige. Auch die restlichen Hunde wollen gefüttert werden. Aber dafür ist das Futter zu knapp. Shackleton muss nun auch sie erschießen lassen. Doch es geschehen auch erfreuliche Dinge. Das Packeis hat die Eisscholle, auf dem sich ihr altes Camp, das Ocean Camp, befindet, näher herangetrieben. Boss, wir holen unser drittes Boot. Eine gute Entscheidung, wie sich später noch zeigen wird. Mehrere Monate sitzen die Männer nun schon in ihrem derzeitigen Lager fest, das sie Paradise Camp getauft haben. Der Polarsommer hat sie nicht aus ihrem Gefängnis aus Eis und Kälte befreien können. Die Männer spüren, dass der Winter, ihr zweiter Winter, in der Antarktis näher rückt. Die Schlafsäcke sind nachts steif gefroren. Immer weiter treiben sie Richtung Nordwesten. 31. März 1916. Solch ein Leben ist ein Altern. Die Lage ist katastrophal. So manches Mal sehen sie in der Nähe Land. Gefangen auf ihrer Scholle können sie nur zusehen, wie es sich wieder entfernt. Sie kommen einfach nicht an Land. Denn das Meer ist mit zu viel Eis bedeckt, um mit den Booten gefahrlos dorthin zu fahren, und mit zu wenig Eis bedeckt, um zu Fuß dorthin zu gelangen. Die Männer treiben unaufhaltsam weiter nach Norden, in Richtung des Atlantischen Ozeans, dorthin, wo jede andere Insel viel zu weit weg ist. Das Eis ihrer Scholle bricht mehrmals und sie haben immer weniger zu essen. 7. April 1916. Die Eisscholle, auf der sie sich befinden, wird immer kleiner. Es wird Zeit für die Boote. Zum wiederholten Male brechen die Männer ihr Lager ab. Zelte abbauen. Boote bereit machen. 15 Monate haben sie im Eis festgesessen. Zuletzt auf einem Stück Scholle, das auf 50 Meter Breite geschrumpft ist. Zügig essen die Männer eine Seehundsuppe, trinken warme Milch. Boote zu Wasser lassen. Zieht! Zieht! Zieht! Ernest Shackleton hält die Ruderpinne an seinem Boot, der James kehrt. An majestätischen Eisbergen vorbei sucht er einen Weg aus dem Packeis. Mehr Backbord! Die beiden anderen Boote folgen. Für die Männer ist es eine gewaltige Anstrengung, die schwerfälligen und überladenen Boote durch das Wasser zu bringen. Zickzack rudern sie an Türmen von Packeis vorbei. Das Tageslicht schwindet. Und inmitten der wogenden See suchen die Männer einen Lagerplatz für die Nacht. Hier, die Eisscholle sieht stabil aus. Erschöpft bauen sie ihr Lager auf. Zum Abendbrot gibt es eine Handvoll Hundefutter und zwei Zwiebäcke. Hungrig kriechen 28 Männer in ihre Zelte und krabbeln in die Schlafsäcke. Doch Shackleton kann nicht schlafen. Ein unbestimmtes Gefühl der Unruhe trieb mich in dieser Nacht gegen 23 Uhr aus meinem Zelt, um mich in dem stillen Lager umzusehen. Ich ging hinüber, um die Wache zu ermahnen, sorgsam auf Risse zu achten. Als ich gerade am Zelt der Männer vorbeikam, hob sich die Eisscholle auf dem Kamm einer Dünung und brach genau unter meinen Füßen. Der Riss bildet sich schnell weiter, führt direkt unter ein Zelt. Zwei Männer stürzen ins eiskalte Wasser. Einer kann sich selber retten, doch der andere... Shackleton reagiert blitzschnell. Als ich mich an den Rand der Spalte niederwarf, sah ich etwas Weißes im Wasser schwimmen. Es war ein Schlafsack mit einem Mann darin. Ich konnte ihn packen und mit einem kräftigen Ruck hiefte ich Mann und Schlafsack aufs Eis. Wenige Sekunden später... schlossen sich die Bruchkanten des Eises bereits wieder mit gewaltiger Kraft. Ein neuer Tag beginnt. Wieder in die Boote, bei schwerem Seegang. Die Gischt gefriert im Herabfallen und bedeckt die Männer und die Schiffsdecks mit einer Eisschicht. Durchnässt und durchgefroren suchen sie wieder ein Lager. Tage vergehen. Tagsüber verbringen sie die Zeit rudernd auf den Booten. Nachts schlagen sie manchmal auf den unsicheren Eisschollen ihr Lager auf. Dort ist es wenigstens nicht nass. In Perth Blackbows Boot schlagen die Wellen so hoch, dass die Füße der Männer im eiskalten Wasser stehen. Der ehemals blinde Passagier spürt seine Füße bald nicht mehr. Die Kleidung der Männer ist nass oder sogar gefroren. Um sie aufzutauen, wärmen sie sich gegenseitig, indem sie ganz eng beieinander sitzen. Die meisten wirkten sehr erschöpft. Die Lippen waren aufgesprungen. Die Augen und Augenlider waren rot gegen die salzverkrustete Gesichtshaut. Wir mussten offensichtlich schnell an Land. Und ich entschied mich, Elephant Island anzulaufen. Ich hatte Zweifel, dass alle Männer diese Nacht überleben würden. Worsley navigiert die Truppe nach 7 harten Tagen auf See zu Elephant Island. Doch die Landung ist schwierig. Endlich finden sie einen Uferstreifen und die Wellenkämme tragen die Männer mit ihren Booten ans Land. Fester Boden unter den Füßen. Zum ersten Mal seit 497 Tagen. Einige der Männer torkelten über den Strand wie Betrunkene. Sie lachten lauthals, sammelten Kiesel auf und ließen sie zwischen ihren Fingern hindurchrinnen. Die Geizhälse, die sich an ihren gehorteten Reichtümern ergötzen. Was die Männer noch nicht wissen, sie können an dieser Stelle nicht bleiben, denn bei einer Springflut würde der Platz überschwemmt werden. Also wieder in die Boote, mit allerletzter Kraft, inmitten eines tosenden Sturms, finden sie einen geeigneten, wenn auch ungemütlichen Lagerplatz an der Küste. Und wieder schlagen sie ihre Zelte auf. So, damit waren sie vorerst in Sicherheit, aber nicht auf lange Frist, weil der Winter vor der Tür stand und sie dort schlichtweg verhungert wären, weil es kaum Nahrung gab. Also musste ja irgendetwas passieren. Shackleton hat einen Plan. Wie wir es auch drehten und wendeten, es war unumgänglich, per Boot Hilfe herbeizuholen. Die Gefahren der geplanten Fahrt waren extrem und das Risiko war letztlich nur durch die dringend benötigte Hilfe gerechtfertigt. Bevor der nächste antarktische Winter mit seinem Eis ein Durchkommen unmöglich macht, will Shackleton die Walfangstation Südgeorgien erreichen. Neben Frank Worsley... Ich bin dabei, Boss. Wählt Shackleton 4 weitere Männer aus und bittet den Zimmermann, die James Caird, seetüchtiger zu machen und zu verstärken. Es lag an ihm als Teamleiter, als verantwortlicher Expeditionsleiter, Hilfe herbeizuholen. Und das konnte er eben wirklich nur auf Südgeorgien machen, wo die Walfangstationen waren, von denen er wusste, wo er vorher ja auch gewesen war. Und deshalb diese gefährliche Reise. 24. April 1916. Die Mannschaft lässt die James Caird zu Wasser, belädt sie mit Vorräten. Frank Hurley macht Fotos von dem Abschied, auf den alle ihre Hoffnung setzen. Viel Glück, Boss! Viel Glück. Die 6 Männer auf der James Caird rudern ihrem Ziel Südgeorgien entgegen. 22 Männer bleiben zurück auf einer winzigen Insel, abgeschnitten von der Zivilisation. Nur Ernest Shackleton weiß, wo sie sich befinden und dass sie noch leben. Sollte er scheitern, würden auch sie nicht überleben. Auf Elephant Island richten sich die Zurückgebliebenen ein. Aus ihren Booten bauen sie Hütten, ihre erste feste Unterkunft seit mehreren Monaten. Aber egal, was sie tun, immer wieder schauen sie aufs Meer, hoffen auf die Rückkehr von Ernest Shackleton. Doch es vergehen Tage, Wochen, Monate. Inzwischen kämpfen auf der James Caird, einem winzigen offenen Boot, 6 Männer in stürmischer See um ihr Überleben. Und um das der 22 anderen Männer auf der kleinen Insel. Shackleton ist nervös. Weißt du, dass ich überhaupt nichts von der Seefahrt verstehe? Schon in Ordnung, Boss. Ich verstehe was davon. Das ist meine dritte Fahrt. Frank Worsley war ja derjenige, der die Navigation mit Sextanten gemacht hat und navigiert hat von so einem kleinen Boot aus, extrem schwierig. Und immer wenn er eine Seite in seinem nautischen Almanach umgedreht hatte, dann war die zerstört, weil alles nass war. Und einer der Leute in dem Boot hat gefragt, sag mal Skipper, was ist eigentlich, wenn deine Navigation nicht stimmt? Wo landen wir dann? Daraufhin soll Worsley ganz cool geantwortet haben, ja, das nächste Land, auf das wir dann treffen, ist dann Irland. Dann sind wir alle zu Hause. Das heißt, da haben natürlich alle gelacht, trotz der Verzweiflung, weil sie wussten, wenn sie das Land nicht treffen, sind sie tot. Sie konnten mit dem Boot nicht aufkreuzen und zurücksegeln. Sie mussten Südgeorgien treffen, weil in der Tat das nächste Land wahrscheinlich Irland gewesen wäre. Die Fahrt dauert mehrere Tage, bei Wind und Wetter und Minusgraden. 6 Männer in einer kleinen Nussschale müssen Sturm und Eis trotzen. Im Durchschnitt wurden wir alle 3 oder 4 Minuten durchnässt. Es ging Tag und Nacht so. Wir saßen so still wie möglich. Wenn wir uns nur ein wenig in irgendeine Richtung bewegten, spürten wir die Kälte der nassen Kleider am ganzen Körper. Wenn man eine Weile still saß, war das Leben lebenswert. Aber solche Momente sind leider nicht von langer Dauer. Zumindest 2 aus der Gruppe waren dem Tod sehr nah. Tatsächlich kann man sagen, dass Shackleton stets einen Finger am Puls der Männer hielt. Wann immer er bemerkte, dass einem besonders kalt zu sein schien und er zitterte, befahl er, heiße Milch zuzubereiten und ließ sie an alle verteilen. Nie ließ er einen Mann merken, dass es seinetwegen geschah, damit er nicht nervös wurde, was den eigenen Zustand betraf. Regen, Hagel, Graupel, Schnee. Auch das Meer gönnt ihnen keine Ruhe. Shackleton blickt in den Himmel. So glaubt er zumindest. Einen Augenblick später bemerkte ich, dass das, was ich gesehen hatte, nicht ein Riss in den Wolken war, sondern der weiße Kamm einer gewaltigen Welle. In 26 Jahren Erfahrung auf dem Ozean mit all seinen Launen hatte ich noch nie eine so gigantische Welle gesehen. Es war eine mächtige Umwälzung des Ozeans. Etwas ganz anderes als die hohe Dünung mit Schaumkronen, die so viele Tage schon unser unermüdlicher Feind gewesen war. Ich schrie: Um Gottes Willen, haltet euch fest! Sie kommt! Auch diese Riesenwelle überstehen die Männer. Fast zur gleichen Zeit auf der anderen Seite des Pols. Aeneas McIntosh und seinen Männern ist klar, dass sie zum Lager Cap Evans zurückkehren müssen, wenn sie jemals in der Antarktis gefunden werden wollen. Doch ist das Eis sicher genug, um die Männer zu tragen? McIntosh ist ungeduldig. Er will sofort losgehen, zusammen mit Vincent Hayward. Sollte das Wetter zu schlimm werden, dann kehren wir um. Trotz der Warnungen ihrer Kameraden machen sie sich auf den Weg, mitten in einen Schneesturm hinein, und kehren nicht um. Zwei Tage später, der Sturm legt sich. Die zurückgebliebenen Männer folgen den Fußspuren ihres Kapitäns und seines Begleiters. Die Spuren enden am Wasser. Entweder sind die beiden ins Eis eingebrochen, oder ihre Scholle hat sich gelöst und ist zusammen mit den Männern abgetrieben. McIntosh und Hayward haben ihren Einsatz für die Endurance-Expedition mit ihrem Leben bezahlt. Mai 1916. Auf der James Caird. Shackleton versucht seinen Männern, dieses Schicksal zu ersparen. Noch immer sind sie auf dem Weg nach Südgeorgien. 16 Tage lang sind sie nun schon unterwegs. Dann, endlich. Dort, direkt vor uns, sahen unsere frohen, aber vom Salz brennenden Augen durch einen Riss in den fliegenden Wolkenfetzen eine aufgetürmte schwarze Klippe mit Spitzenwerk aus Schnee an ihren Flanken. Ein kurzer Blick und dann war sie wieder weg. Wir sahen einander mit fröhlichem, närrischen Grinsen an. Es gab nur einen Gedanken. Wir haben es geschafft. Südgeorgien. Doch als hätten sie noch nicht genug gelitten, können sie nicht anlegen. Die Küste ist zu steil. Wellen brechen sich in großer Höhe. Klippen versperren den Weg. Unser Bedürfnis nach Süßwasser und Ruhe war geradezu verzweifelt. Aber es wäre selbstmörderisch gewesen, zu diesem Zeitpunkt eine Landung zu versuchen. Wir konnten nichts tun, als bis zum nächsten Morgen beizudrehen. Doch am nächsten Morgen haben sie Glück und finden tatsächlich eine kleine Passage zwischen den Felsen hindurch in eine kleine Bucht. Es war ein prächtiger Moment. Mehr als zwei Wochen haben sie bei Kälte, Nässe, Wind und Sturm in dem kleinen Boot gesessen. Nun stehen sie wieder auf der Insel, von der sie 522 Tage zuvor aufgebrochen waren, um die Antarktis zu durchqueren. Damit sind sie ihrer Rettung zwar näher gekommen, die Walfangstation befindet sich jedoch auf der anderen Seite der Insel. 150 Seemeilen, rund 280 Kilometer müssten sie rudern, um den Ort zu erreichen. Diese Entfernung mit dem Boot schaffen die erschöpften Männer bei dem Wetter nie im Leben. Also beschließt Shackleton, mit zwei Männern zu Fuß weiterzugehen. Drei seiner Männer sind zu erschöpft für den langen Marsch über die Insel und sollen in der Bucht zurückbleiben. 16. Mai 1916. Frank Worsley, Tom Crean und Ernest Shackleton machen sich auf den beschwerlichen Weg zur Walfangstation, wohl wissend, dass von ihnen das Leben vieler abhängt. Kapitän Frank Worsley bestimmt wieder den Kurs, diesmal an Land. 3000 Meter ragen die Berge der Insel in die Höhe. Gletscherspalten, Bergpässe und Eishänge müssen die angeschlagenen Männer überwinden. Plötzlich stehen sie an einer Kante. Vor ihnen ein steiler Abgrund. Was tun? Sie müssen hinabsteigen. Hier oben würden sie erfrieren. Shackleton schlägt Stufen in den Eishang, doch das dauert viel zu lange. So schaffen sie das nie. Also auf den Hosenboden und rutschen. Wir schienen ins Nichts hinauszuschießen. Einen Moment lang standen mir buchstäblich die Haare zu Berge. Dann merkte ich plötzlich, wie die Sache mich begeisterte. Und ich spürte, dass ich grinste. Der Spaß ist nur von kurzer Dauer. Müde schleppen sich die Männer weiter, Meter um Meter, Schritt um Schritt. Sie verlaufen sich, müssen umkehren, erneut bergauf, bergab laufen. Wenn man so müde ist, wie wir es waren, sind die Nerven zum Zerreißen gespannt. Und jeder Einzelne muss sich alle Mühe geben, die anderen nicht zu irritieren. Auf diesem Marsch behandelten wir einander mit sehr viel mehr Aufmerksamkeit, als es unter anderen Umständen geschehen wäre. Gerade unter extremen Bedingungen achten erfahrene Expeditionsteilnehmer besonders auf Etikette und rücksichtsvollen Umgang. 20. Mai 1916. Plötzlich. Die 6.30 Uhr Dampfpfeife der Walfangstation, die Walfänger weckt. Ermutigt stapfen sie weiter und erreichen nach 36 weiteren qualvollen Kilometern ohne Karte, Ausrüstung oder ausreichend Proviant um 15 Uhr tatsächlich die Walfangstation. 3 zerlumpte, bärtige, dreckige und stinkende Männer. Sie taumeln an Holzhäusern vorbei zum Haus des Stationsleiters. Guten Tag. Mein Name ist Shackleton. Shackleton, Worsley und Crean sind gerettet. Schnell holen die Walfänger die anderen 3 zurückgelassenen Ruderer aus der Bucht. Shackleton hat es geschafft. Er hat seine Rudermannschaft zurück in die Zivilisation geführt und setzt nun alles daran, seine restliche Mannschaft zu retten. Damit ist ihm etwas gelungen, was unter den Umständen schier unmöglich schien. Arvid Fuchs hat sich mit einer eigenen Expedition auf die Spuren dieser Reise gemacht. Es ging darum, Fragen zu beantworten, warum er so und nicht anders entschieden hat. Eine zentrale Frage für mich war, warum hat er diese Bootsreise gemacht? Sie hatten das Schiff, die Endurance, verloren, waren im Eis gedriftet, hatten aber 3 Rettungsboote ja von der Endurance mitgenommen. Sie haben dann diese Insel Elephant Island erreicht, wo sie mit den 3 Booten an Land gegangen sind. Es gab aber, und das wusste Shackleton, in 1-2 Tagesreisen von dort eine Insel, die nennt sich Paulet Island, wo eine weitere Polarexpedition ein Steinhaus gebaut hatte, Proviant hinterlassen hatte, wo sie in relativ großer Sicherheit und Komfort hätten überwintern können. Warum hat er das nicht gemacht? Das habe ich nicht verstanden. Warum ist er stattdessen diesen langen und extrem gefährlichen Weg nach Südgeorgien gesegelt? Und das wurde mir erst klar, nachdem ich selbst auf diesem kleinen Boot gelebt und auch gelitten hatte, dass das Groß seiner Männer einfach nicht mehr bereit gewesen wäre, nochmal in die Boote zu steigen und sei es nur für einen Tag, um diese relative Sicherheit der Elephant-Insel zu verlassen, um sich in dieses gefährliche Meer zu begeben, um nach Paulet Island zu segeln. Der Dampf war raus, die Leute waren dazu nicht mehr bereit und es lag an ihm als Teamleiter, als verantwortlicher Expeditionsleiter, Hilfe herbeizuholen. Für mich lag das natürlich nahe und war der logische Schluss, einmal diese Reise, diese Rettungsaktion von ihm nachts zu durchleben, nachts zu vollziehen. Und wir haben dann diese 800 Seemeilen lange Überquerung nach Südgeorgien gemacht, auf der gleichen Route wie Shackleton, und sind dann eingestiegen in dieses Hochgebirge. Südgeorgien hat bis zu 3000 Meter hohe Berge. Man muss sich das vorstellen, als wenn die Westalpen irgendwo in einen Ozean gestellt worden wären und man jetzt über die Westalpen klettern will. Und auf einer Route, die weitgehend unbekannt war. Und Shackleton hatte das damals quasi in 3 Tagen gemacht, nonstop. Eine sensationelle Leistung. Und dass sie es überlebt haben, ist sicherlich auch Glück, aber das Glück des Tüchtigen gewesen, muss ich sagen. Wir haben dort Stürme erlebt, die über 100 Knoten Windgeschwindigkeit betragen haben. 100 Knoten, das sind 185 Stundenkilometer und die Spitzen lagen darüber. Das hätten sie nicht überlebt ohne die richtige Ausrüstung. Wir haben diese Stürme ausgesessen mit der richtigen Ausrüstung und sind insgesamt eine Woche unterwegs gewesen. Bereits 3 Tage nach der Ankunft in der Walfangstation startet Shackleton eine erste Rettungsaktion für seine Mannschaft auf Elephant Island und sticht mit einem Schiff in See. Doch das Treibeis droht, das Schiff in die Zange zu nehmen, und es muss umkehren. Es muss ein besseres Schiff sein. Verzweifelt sucht Shackleton und startet mehrere Versuche, zu seinen Männern durchzukommen. Die Anspannung dieser Zeit war schrecklich. Shackleton schien manchmal dem Wahnsinn nahe. Tag um Tag gruben sich tiefere Falten in sein Gesicht. Sein dunkles, lockiges Haar wurde silbergrau. Er hatte kein graues Haar auf dem Kopf, als wir zu unserer ersten Rettungsfahrt in See gingen. Jetzt, bei unserem 3. Versuch, war er grau geworden. Schließlich am 25. August 1916, mehr als 3 Monate nach seiner Ankunft auf Südgeorgien, sticht Shackleton mit einem chilenischen Schiff in See und nimmt Kurs auf Elephant Island. Endlich, am 30. August 1916, mehr als 4 Monate nachdem er die Männer im Eis zurückgelassen hat, ist es soweit. Vor ihnen liegt Elephant Island. Shackleton wandte sich mir zu. Sein Gesicht zeigte mehr an Gefühl, als ich es jemals bei ihm gesehen hatte. Wir konnten alle nicht sprechen. Es klingt banal, aber buchstäblich ganze Jahre schienen vom Boss abzufallen, wie er da vor uns stand. Die Männer auf der Insel haben sich gerade in der Hütte um einen Eintopf versammelt. Doch ein Mann ist draußen geblieben, um zu zeichnen, als er etwas am Horizont sieht. Ein Schiff. Aufgeregt rennt er zur Hütte zurück. Die Männer stolpern, hasten, taumeln aus der Unterkunft. Tatsächlich ein Schiff. Sie sehen, wie ein Boot zu Wasser gelassen wird. 3 Männer steigen ein. Einer von ihnen kräftig und breitschultrig. Ernest Shackleton. Seid ihr in Ordnung? Alle wohlauf, Sir. Innerhalb kurzer Zeit sind alle Männer an Deck des Schiffes, das sie zurück in die Zivilisation bringen soll. Erleichtert schreibt Ernest Shackleton seiner Frau einen Brief. Ich habe es geschafft. Zum Teufel mit der Admiralität. Keinen Mann verloren. Und wir sind durch die Hölle gegangen. Doch was hat Ernest Shackleton geschafft? Die Antarktis hat er nicht durchquert. Warum bewundern ihn dann so viele Menschen? Natürlich ist es so, dass Shackleton im Grunde genommen an all seinen Projekten gescheitert ist. Er ist also nach heutigen Maßstäben in einer so erfolgsorientierten Gesellschaft ein Loser gewesen. Er hat sein Ziel nie erreicht. Aber gerade deshalb stellt sich ja die Frage, warum erinnert man sich gerade an jemanden, der nicht erfolgreich gewesen ist? Und das ist, glaube ich, gerade das Besondere an der Person Shackletons, weil er es verstanden hat, in einer völlig auswegslosen, verzweifelten Situation Energien und Kräfte zu mobilisieren, um trotzdem zu bestehen und alle seine Leute herauszuholen. Er ist also so nach heutigen Maßstäben ein Krisenmanager par excellence gewesen. Also dieses Reagieren aus einer Notsituation heraus ist ja viel, viel schwieriger, weil nicht planbar, als eine Expedition, wo alles nach Plan verläuft. Wir waren reich an Erinnerungen und Eindrücken. Wir hatten hinter die Fassade der Dinge geschaut. Wir waren zur nackten Seele des Menschen vorgedrungen. Wir hatten gelitten, gehungert und triumphiert. Waren auf allen Vieren gekrochen und hatten doch nach den Sternen gegriffen. Wir waren an der Größe der Dinge selbst gewachsen. Auch der andere Teil der Endurance-Expedition, die Rossi-Party, ist nicht nach Plan verlaufen. Und selbst hier gelingt es Ernest Shackleton, die Männer, die es nach Cap Evans geschafft haben, zu retten. Und zwar mit dem Schiff Aurora, das beschädigt und manövrierunfähig bis nach Neuseeland gelangte. Die Männer der Endurance sind nun endlich sicher. Scheinbar. In der Einsamkeit der Antarktis haben sie nichts vom Verlauf des Ersten Weltkrieges mitbekommen. Jetzt erreichen sie England, ohne Ehren, ohne öffentliche Aufmerksamkeit oder gar Bewunderung. Im Gegenteil. Die meisten Mitglieder der Mannschaft werden sofort zu den Waffen gerufen. Viele von ihnen überleben den Krieg schwer verletzt. Für drei von ihnen bringt er den Tod. Shackleton lässt die Sehnsucht nach der Antarktis nicht ruhen. 1921 bricht er noch einmal zu einer Expedition ins ewige Eis auf. Doch er erreicht sein Ziel nicht. In Grytviken auf Südgeorgien, dort wo er Hilfe für seine Männer geholt hatte, stirbt er am 5. Januar 1922 an einem Herzinfarkt. Seine Witwe entscheidet: Ernest Shackleton soll auf Südgeorgien begraben werden, am Tor zur Antarktis, dem Land, in das es den Abenteurer und Forscher immer wieder gezogen hatte. Vieles von dem, was wir von dem Polarforscher Shackleton wissen, wissen wir aus seinen Tagebuchnotizen. Dies ist der letzte Eintrag, den er seinem Tagebuch anvertraute. Ein wundervoller Abend. In der zunehmenden Dämmerung sah ich einen einsamen Stern, wie ein Juwel über der Bucht schwebend. Auf Wiederhören bei Audible.